Vor dem Schaufenster, Knaben- und Jünglingsbekleidung, von Mandel, hat Herr Jachmann Pinneberg erwartet. Also, da sind Sie ja. Sehen Sie nur nicht so besorgt aus. Alles in schönster Ordnung. Ich habe dem Lehmann ein Loch in den Bauch geredet, nun ist er ganz wild auf Sie. Haben wir Sie heute Nacht sehr gestört? Ein bisschen, sagt Pinneberg zögernd. Wir sind es noch nicht gewohnt, aber vielleicht war es auch von der Reise. Muss ich jetzt nicht zu Herrn Lehmann rein? Ach, lassen Sie doch den dusseligen Lehmann warten. Der ist froh, wenn er Sie kriegt. Ich habe ihn natürlich auch hübsch ansohlen müssen. Wer stellt denn heute einen Menschen ein? Wenn er was von Ihnen wissen will, wissen Sie eben gar nichts. Vielleicht sagen Sie mir, was Sie ihm erzählt haben. Ich muss doch Bescheid wissen. Ivo, keine Bohne. Warum müssen Sie denn? Sie können doch gar nicht lügen, das sieht man doch. Nee, Sie wissen von nichts. Kommen Sie noch ein bisschen rüber ins Café. Nein, ich möchte jetzt nicht, beharrt Pinneberg. Ich möchte jetzt Gewissheit haben. Es ist doch für meine Frau und mich so wichtig. Wichtig? 200 Mark Gehalt? Na ja, gucken Sie bloß nicht so. Böse habe ich es nicht gemeint. Hören Sie, Pinneberg, sagt der große Jachmann und legt dem kleinen Pinneberg ganz sanft die Hand auf die Schulter. Ich stehe ja hier nicht umsonst und red Unsinn, Pinneberg, sagt Jachmann und sieht Pinneberg sehr an. Es stört Sie doch nicht, dass ich mit Ihrer Mutter befreundet bin. Nein, nein, sagt Pinneberg sehr gedehnt und wäre lieber woanders. Sehen Sie, sagt Jachmann und seine Stimme klingt wirklich sehr nett. Sehen Sie, Pinneberg, ich bin so. Ich muss über alles reden. Andere hätten vielleicht vornehm geschwiegen und hätten gedacht, was gehen mich die jungen Drecker an. Ich sehe ja, es stört Sie. Muss Sie nicht stören. Ist nicht nötig. Pinneberg, sagen Sie das auch Ihrer Frau. Nee, Ihre Frau ist anders wie Sie. Hab ich gleich gesehen. Und wenn Pinneberg und ich Krach miteinander haben, dann denken Sie sich nichts dabei. Das gehört bei uns dazu. Ohne das ist es langweilig. Und dass Pinneberg 100 Mark für die Mottenkammer von Ihnen haben will, das ist Unsinn. Geben Sie ihr bloß nicht das Geld. Das verjuckst Sie nur. Über die Abendgesellschaften dürfen Sie sich auch nicht den Kopf zerbrechen. Das ist so und bleibt so, wenn die Dummen nicht alle werden. Und noch eins, Pinneberg. Und jetzt ist der große Schwadronneur ganz liebevoll und Pinneberg trotz aller Abneigung entzückt und begeistert. Noch eins, Pinneberg. Sagen Sie Ihrer Mutter nicht so bald, dass Sie ein Kind erwarten. Ihre Frau natürlich, meine ich. Das ist für Ihre Mutter das Schlimmste. Schlimmer noch als Ratten und Wanzen. Hat sich ja keine guten Erfahrungen mit Ihnen gemacht. Sagen Sie nichts. Leugnen Sie. Hat ja noch Zeit. Ich will sehen, dass ich es ihr beibringe. Die Seife klaut er doch noch nicht beim Baden. Wieso die Seife? Fragt Pinneberg verwirrt. Nun, grinst Jachmann, wenn der Sohn beim Baden rauslangt und der Mutter die Seife aus der Wanne klaut, dann geht es nämlich bald los. Auto, hey! Auto, brüllt der Riese plötzlich. Ich muss ja seit einer halben Stunde auf dem Alex sein. Die Brüder werden mir zeigen, wie viel Zinken die Harke hat. Schon im Wagen. Also zweiter Hof rechts, Lehmann, sagen Sie gar nichts. Und Hals- und Beinbruch. Und Handkuss für die junge Frau. Weidmannsheil. Zweiter Hof rechts, im Parterre gleich, Personalbüro Mandel. Es ist nicht Lehmanns Zimmer. Es ist Lehmanns Vorzimmer. Hier sitzt eine ältliche Dame mit gelblichem Teint. Das ist die Privatsekretärin, denkt erschauernd Pinneberg. Und die Dame sagt mit leidender, trauriger Miene, setzen Sie sich bitte, Herr Lehmann ist noch beschäftigt. Pinneberg setzt sich. Es ist ein Vorzimmer mit sehr vielen Aktenschränken. Die Rolljalousien sind alle hochgeschoben. Die Schnellhefter liegen in Stößen, blau, gelb, grün, rot. Jeder Schnellhefter hat ein Schwänzchen. Und Pinneberg liest auf den Schwänzchen Namen. Fichte liest er, dann Filchner, dann Fischer. Das sind die Namen von den Kollegen, denkt er. Personalakten, denkt er. Manche sind ganz dünne. Manche Schicksale sind mitteldick. Ganz dicke Personalschicksale gibt es nicht. Das Telefon schnarrt zweimal. Scharf. Das Fräulein hängt am Apparat. Ja, bitte, Herr Lehmann. Jawohl, sofort. Und zu Pinneberg, Herr Lehmann lässt bitten. Sie öffnet die braune, gepolsterte Tür vor ihm. Es ist ein Riesenzimmer. Die eine Wand fast nur Fenster. Und an diesem Fenster steht ein Mammutschreibtisch, auf dem nichts ist als ein Telefon. Und ein gelber Mammutbleistift. Kein Stück Papier, nichts. Auf der einen Seite des Schreibtisches ein Sessel, leer. Auf der anderen Seite ein Rohrstühlchen. Darauf, das muss Herr Lehmann sein. Ein gelber, langer Mann mit einem Gesicht voller Querfalten, einem schwarzen Bärtchen und einer kränklichen Glatze. Sehr dunkle, runde, stechende Augen. Pinneberg bleibt vor dem Schreibtisch stehen. Seelisch hat er gewissermaßen die Hände an der Hosennaht und den Kopf hat er ganz zwischen den eingezogenen Schultern, um nicht zu groß zu sein. Denn Herr Lehmann sitzt ja nur pro forma auf einem Rohrstühlchen. Eigentlich müsste er, den Abstand richtig zu kennzeichnen, auf der obersten Sprosse einer Stehleiter sitzen. Guten Morgen, sagt Herr Pinneberg sanft und höflich und macht eine Verbeugung. Herr Lehmann sagt nichts. Er fasst den Mammutbleistift, stellt ihn senkrecht. Pinneberg wartet. Sie wünschen? Fragt Herr Lehmann sehr kratzig. Pinneberg ist direkt vor den Magen geschlagen, Tiefschlag. Ich dachte, Herr Jachmann, dann ist es wieder alle, die Luft ist gänzlich weg. Herr Lehmann besieht sich das. Herr Jachmann geht mich gar nichts an. Was Sie wollen, will ich wissen. Ich bitte, sagt Pinneberg und spricht ganz langsam, damit ihn die Luft nicht wieder im Stich lässt. Um die Stellung eines Verkäufers. Herr Lehmann legt den Bleistift lang hin. Wir stellen niemanden ein, sagt er entschieden und wartet. Herr Lehmann ist ein sehr geduldiger Mensch. Er wartet immer noch. Und schließlich sagt er und stellt den Bleistift wieder aufrecht. Und was ist noch? Vielleicht später? Stammelt Pinneberg. Bei so einer Konjunktur, sagt Herr Lehmann wegwerfend. Stille. Also kann ich gehen. Wieder reingerasselt. Armes Lämmchen, denkt Pinneberg. Er will Adieu sagen, da sagt Herr Lehmann, zeigen Sie mal Ihre Zeugnisse her. Pinneberg breitet sie hin. Seine Hand zittert ganz ehrlich. Er hat ganz ehrlich Angst. Was Herr Lehmann hat, das weiß man nicht. Aber Warenhaus Mandl hat auch an die 1000 Angestellte. Und Herr Lehmann ist der Personalchef, also ein großer Mann. Vielleicht hat Herr Lehmann Spaß. Also Pinneberg breitet zitternd seine Zeugnisse aus. Das Lehrzeugnis, dann das von Wendheim, dann das von Bergmann, dann das von Kleinholz. Die Zeugnisse sind alle sehr gut. Herr Lehmann liest sie sehr langsam, sehr ungerührt. Dann schaut er hoch. Er scheint nachzudenken. Vielleicht... Herr Lehmann spricht. Tja, Düngemittel führen wir nicht. So, da hat er es. Und natürlich ist Pinneberg nichts wie ein Trottel, er kann nur stammeln. Ich dachte auch eigentlich Herrenkonfektion, das war nur zur Aushilfe. Herr Lehmann genießt es. Es ist so gut, dass er es wiederholt. Nein, Düngemittel führen wir nicht. Er setzt hinzu, auch nicht Kartoffeln. Er könnte ja nun auch von Getreide und Sämereien reden. All das steht auf Emil Kleinholzens Briefbogen. Aber schon die Kartoffeln kamen nicht ganz befriedigend heraus. So sagt er nur brummig, wo haben Sie denn Ihre Angestelltenversicherungskarte? Was soll das, denkt Pinneberg. Wozu will er meine Karte? Will er mich nur quälen? Und er legt die grüne Karte hin. Herr Lehmann betrachtet sie lange. Die Marken sieht er an, er nickt ein wenig. Und Ihre Lohnsteuerkarte? Pinneberg gibt auch die hin. Und auch sie wird genau angesehen. Dann ist wieder eine Pause, damit Pinneberg hoffen darf und verzweifelt sein darf und wieder hoffen darf. Also, sagt Herr Lehmann abschließend und legt die Hand auf die Papiere. Also, wir stellen keine neuen Kräfte ein. Wir dürfen es gar nicht, denn wir bauen die alten ab. Schluss. Aus damit. Dies war das Endgültige. Aber Herrn Lehmanns Hand bleibt auf den Papieren liegen. Nun legt er sogar noch den gelben Mammutbleistift über sie. Immerhin, sagt Herr Lehmann. Immerhin dürfen wir Kräfte aus unseren Filialen übernehmen, besonders tüchtige Kräfte. Sie sind doch eine tüchtige Kraft. Pinneberg flüstert etwas. Kein Protest. Es genügt Herrn Lehmann aber nicht. Sie, Herr Pinneberg, werden aus unserer Filiale in Breslau übernommen. Sie kommen aus Breslau, nicht wahr? Wieder flüstern. Wieder ist Herr Lehmann genügsam. Auf der Abteilung Herrenkonfektion, wo Sie arbeiten werden, stammt zufällig keiner der Herren aus Breslau, nicht wahr? Pinneberg murmelt. Gut, Sie fangen morgen früh an. Sie melden sich um 8.30 Uhr bei Fräulein Semmler, hier nebenan. Guten Morgen. Guten Morgen, sagt auch Pinneberg und verbeugt sich. Er geht rückwärts zur Tür. Schon hat er die Klinke in der Hand. Da flüstert Herr Lehmann, er flüstert es durch das ganze Gemach. Grüßen Sie Ihren Herrn Vater, bestens. Sagen Sie Ihrem Herrn Vater, ich habe Sie engagiert. Sagen Sie Holger, am Mittwochabend wäre ich frei. Guten Morgen, Herr Pinneberg. Und ohne diese Schlusssätze hätte Pinneberg gar nicht gewusst, dass Herr Lehmann auch lächeln kann. Etwas verkniffen, aber immerhin lächeln. Pinneberg steht wieder auf der Straße. Er ist müde. Er ist so müde, als hätte er den ganzen Tag über seine Kraft gearbeitet. Als wäre er in Lebensgefahr gewesen und gerade noch gerettet. Als hätte er einen Schock gehabt. Pinneberg setzt sich ganz langsam in Bewegung und tüffelt nach Haus. Also jetzt hat Pinneberg einen Vater. Einen richtigen Vater. Und da der Vater Jachmann heißt und der Sohn Pinneberg, ist der Sohn ein uneheliches Kind. Aber bei Lehmann hat ihm das sicher genützt. Pinneberg kann es sich sehr gut vorstellen, wie Jachmann dem Lehmann diese Jugendsünde versetzt hat. Der ganze Lehmann sieht wie ein oller Bock aus. Und nun wegen sowas, wegen so einem Gewaltekel von Jachmann, hat man noch mal wieder Massel gehabt. Ist aus Breslau, aus der Filiale gekommen und hat eine Stellung geschnappt. Zeugnisse nützen nichts. Tüchtigkeit nützt nichts. Anständig aussehen nützt nichts. Demut nützt nichts. Aber so ein Kerl wie der Jachmann, der nützt. Dies ist also wieder mal der kleine Tiergarten. Pinneberg kennt ihn schon seit seiner Kindheit. Massen von Menschen sind da. Grau in der Kleidung, fahl in den Gesichtern. Arbeitslose, die warten. Sie wissen selbst nicht mehr auf was. Denn wer wartet noch auf Arbeit? Sie stehen so herum, planlos. In den Wohnungen ist es auch schlimm. Warum sollen sie nicht herumstehen? Es hat gar keinen Zweck, irgendwie nach Haus zu gehen. Man kommt schon ganz von selbst in dieses Zuhaus. Und viel zu früh. Pinneberg müsste nach Haus. Es wäre gut, wenn er rasch nach Haus ginge. Sicher wartet Lämmchen. Aber er bleibt hier stehen unter den Arbeitslosen. Er macht ein paar Schritte und dann bleibt er wieder stehen. Äußerlich gehört Pinneberg nicht zu ihnen, ist fein in Schale. Er hat den rotbraunen Winterulster an, den hat ihm Bergmann noch für 38 Mark gelassen und den steifen schwarzen Hut auch von Bergmann. Er war nicht mehr ganz modern, die Krempe zu breit, sagen wir 3,20 Pinneberg. Also äußerlich gehört Pinneberg nicht zu den Arbeitslosen, aber innerlich... Er ist eben bei Lehmann gewesen, beim Personalchef des Warenhauses Mandl. Er hat sich dort um eine Stellung beworben und er hat sie erhalten. Das ist eine ganz einfache geschäftliche Transaktion. Aber irgendwie fühlt Pinneberg, dass er infolge dieser Transaktion und trotzdem er nun gerade wieder Verdiener geworden ist, doch viel eher zu diesen Nichtverdienern gehört als zu den Großverdienern. Er ist einer von diesen. Jeden Tag kann es kommen, dass er hier steht wie sie. Er kann nichts dazu tun. Nichts schützt ihn davor. Ach, er ist ja einer von Millionen. Minister halten Reden an ihn, ermahnen ihn, Entbehrungen auf sich zu nehmen, Opfer zu bringen, deutsch zu fühlen, sein Geld auf die Sparkasse zu tragen und die staatserhaltende Partei zu wählen. Er tut es und er tut es nicht, je nachdem. Aber er glaubt denen nichts, gar nichts. Im tiefsten Innern sitzt es, die wollen alle was von mir. Für mich wollen sie doch nichts. Ob ich verrecke oder nicht, das ist ihnen ja so egal. Ob ich ins Kino kann oder nicht, das ist ihnen so Schnuppe. ob Lämmchen sich jetzt anständig ernähren kann oder zu viel Aufregung hat, ob der Murkel glücklich wird oder elend. Wen kümmert das was? Und die, die hier alle stehen im kleinen Tiergarten, ein richtiger kleiner Tiergarten, die ungefährlichen, ausgehungerten, hoffnungslos gemachten Bestien des Proletariats, denen geht's wenigstens nicht anders. 3 Monate Arbeitslosigkeit und ade, rotbrauner Ulster, ade, vorwärtskommen. Vielleicht verkrachen sich am Mittwochabend Jachmann und Lehmann und plötzlich tauge ich nichts. Ade. Das sind die einzigen Gefährten, diese hier. Sie tun mir zwar auch was. Sie nennen mich feiner Pinkel und Stehkragenprolet, aber das ist vorübergehend. Vielleicht ist das noch zu neu mit Lämmchen. Aber wenn man hier so steht und sieht die Menschen an, dann denkt man kaum an sie. Man wird ihr auch von diesen Dingen nichts erzählen können, das versteht sie nicht. Wenn sie auch sanft ist, sie ist viel zäher als er, sie würde hier nicht stehen. Sie ist in der SPD und im A-Verbund gewesen, aber nur weil der Vater da war. Sie gehört eigentlich in die KPD. Sie hat so ein paar einfache Begriffe, dass die meisten Menschen nur schlecht sind, weil sie schlecht gemacht werden. Dass man niemanden verurteilen soll, weil man nicht weiß, was man selber täte. Dass die Großen immer denken, die Kleinen fühlen es nicht so. Solche Sachen hat sie in sich. Nicht ausgedacht. Die sind in ihr. Sie hat Sympathien für die Kommunisten. Und darum kann man Lämmchen nichts erzählen. Jetzt muss man zu ihr gehen und ihr sagen, man hat die Stellung und man muss sich freuen. Und man freut sich ja auch wirklich. Aber hinter der Freude sitzt die Angst. Wird es dauern? Nein. Dauern wird es natürlich nicht. Also, wie lange wird es dauern? Pinnebergs Herz schwoll vor Glück. Finden Sie das wirklich, Heilbutt? Finden Sie das wirklich, dass ich ein geborener Verkäufer bin? Aber das wissen Sie doch selbst, Pinneberg. Ihnen macht es doch Spaß zu verkaufen. Mir machen die Leute Spaß, sagt Pinneberg. Ich muss immer dahinter kommen, was sie sind. Und wie man sie nehmen muss. Und wie man es drehen muss, dass sie kaufen. Er atmet tief. Ich schiebe wirklich selten eine Pleite. Das habe ich gemerkt, Pinneberg, sagt Heilbutt. Ja, und dann sind es richtige Schrutzen, die gar nicht wirklich kaufen wollen, die nur schrutzen und klaffen wollen. An die verkauft keiner, sagt Heilbutt. Sie doch, sagt Pinneberg, sie doch. Vielleicht, nein, nun, vielleicht doch manchmal, weil die Leute Angst vor mir haben. Sehen Sie, sagt Pinneberg, Sie imponieren den Leuten so schrecklich, Heilbutt. Vor ihnen genieren sie sich so anzugeben, wie sie möchten. Er lacht. Vor mir geniert sich kein Aas. Ich muss immer in die Leute reinkriechen, muss immer raten, was sie wollen. Nun, meine Herren, sagt der Substitut Herr Jänicker. Ein kleines Palaver, schon fleißig verkauft, immer fleißig. Die Zeiten sind schwer. Und bis so ein Verkäufergehalt rausspringt, da will viel Ware verkauft sein. Wir reden gerade, Herr Jänicker, sagt Heilbutt und hält unmerklich Pinneberg am Ellbogen fest, über die verschiedenen Verkäuferarten. Wir fanden, es gibt 3. Die, die den Leuten imponieren, die, die raten, was die Leute wollen, und drittens die, die nur per Zufall verkaufen. Was meinen Sie, Herr Jänicke? Theorie, sehr interessant, meine Herren, sagt Jänicke lächelnd. Ich kenne nur eine Art Verkäufer, die, auf deren Verkaufsblock abends recht hohe Zahlen stehen. Ich weiß, es gibt noch die mit den niedrigen Zahlen, aber ich sorge schon dafür, dass es die hier bald nicht mehr gibt. Und damit enteilt Herr Jänicke, um einen anderen anzutreiben. Und Heilbutt sieht ihm nach und sagt gar nicht leise hinter ihm her, Schwein. Pinneberg findet es ja herrlich, einfach so Schwein zu sagen, ohne Rücksicht auf die Folgen, aber ein bisschen bedenklich scheint es ihm doch. Heilbutt ist schon im Begriff vorzugehen. Er nickt, er sagt, also, Pinneberg. Da sagt Pinneberg, ich habe eine große Bitte, Heilbutt. Heilbutt ist etwas erstaunt. Ja, selbstverständlich, Pinneberg. Und Pinneberg, wenn Sie uns einmal besuchen würden? Heilbutt ist noch erstaunter. Ich habe nämlich meiner Frau so viel von Ihnen erzählt und sie würde Sie gern kennenlernen. Heilbutt lächelt wieder, aber es ist ein reizendes Lächeln aus den Augenwinkeln. Aber natürlich, Pinneberg, ich wusste gar nicht, dass es Ihnen Spaß machen würde. Ich komme gern einmal. Pinneberg fragt hastig, wäre es vielleicht heute Abend möglich? Also schön, Pinneberg, ich komme. Es ist Nacht. Pinnebergs gehen schlafen. Ihr Besuch ist fort. Pinneberg zieht sich langsam und nachdenklich aus. Er sieht dabei manchmal zu Lämpchen hinüber, bei der es 1, 2, 3 geht. Pinneberg seufzt tief und sagt dann überraschend munter: »Und? Wie hat dir Heilbutt gefallen?« »Oh, ganz gut«, antwortet Lämmchen. Aber diesem »ganz gut« merkt Pinneberg an, dass sie nicht die Absicht hat, sich über Heilbutt zu unterhalten. Er seufzt wieder schwer. Lämmchen hat das Nachthemd übergezogen und streift nun auf der Bettkante hockend die Strümpfe ab. Aber Lämmchen geht noch nicht ins Bett. »Was hast du eigentlich Mama wegen der Miete gesagt?« fragt sie plötzlich. Pinneberg ist etwas verlegen. »Wegen der Miete? Oh, nichts, dass ich jetzt kein Geld habe.« Pause. Dann seufzt Lämmchen. Sie legt sich mit einem Schwung ins Bett, zieht die Bettdecke über sich und sagt dabei: »Willst du ihr gar nichts geben?« »Ich weiß nicht, doch, ja, nur nicht jetzt.« »Gute Nacht, mein Junge«, sagt Lämmchen und küsst ihn einmal kräftig. »Schlaf auch schön.« Plötzlich in nächster Nähe, beide fahren zusammen, ein brausendes Gelächter, gefolgt von Ausrufen, Johlen, Gekicher. »Der Jachmann ist wieder mal hübsch im Gang«, sagt Pinneberg unwillkürlich. »Sie haben heute einen ganzen Korb voll Wein von Kempinski gekriegt. 50 Flaschen«, erklärt Lämmchen. »Was die saufen«, sagt der Junge. »Das schöne Geld.« Nach einer ganzen Weile sagt sie leise: »Du, Jungchen.« »Ja?« »Weißt du, was für ein Inserat Mama aufgegeben hat?« »Ein Inserat? Keine Ahnung.« Als Heilbutt kam, dachte sie erst, er wäre für sie, und fragte, ob er der Herr wäre, der auf das Inserat telefoniert hätte. »Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Was soll das für ein Inserat sein?« »Ich weiß doch nicht, ob sie unser Zimmer wieder vermieten will?« »Das kann sie doch nicht so ohne uns. Nee, glaub ich nicht. Die ist froh, dass sie uns hat.« »Wenn wir keine Miete zahlen?« »Bitte, Lämmchen, wir zahlen schon noch.« »Was es nur für ein Inserat sein mag, ob es mit diesen Gesellschaften abends zusammenhängt?« »Du, Junge«, fragt Lämmchen ganz sanft und leise. »Ja«, sagt er etwas beklommen. »Darf ich noch einen Augenblick zu dir rüberkommen?« Pause. Stille. Überraschungspause. Dann sagt der Junge: »Aber gerne, Lämmchen. Selbstverständlich.« Und rückt an die Seite. Ein harter Finger klopft gegen ihre Tür. Nachts, um Mitternacht herum. »Darf ich noch mal rein?« fragt eine Stimme. »Komm nur rein, Mama«, sagt Pinneberg voll Stolz. »Uns störst du nicht.« Und hält seine Hand fest auf Lämmchens Schulter und hindert sie, züchtig in ihren Bettanteil hinüberzuschlüpfen. Frau Mia Pinneberg tritt langsam ein und überblickt die Lage. »Ich störe euch hoffentlich nicht. Ich sah, dass hier noch Licht brennt. Aber ich dachte natürlich nicht, dass ihr schon im Bett wärt. Also ich störe euch gewiss nicht.« Dabei setzt sie sich. »Uns störst du gewiss nicht, Mama«, erklärt Pinneberg. »Das macht uns gar nichts. Übrigens sind wir ja auch verheiratet.« Frau Mia Pinneberg sitzt da und atmet hastig. Trotz ihrer Malerei sieht man, dass sie sehr rot ist. Sicher hat sie ein bisschen scharf getrunken. »Gott«, murmelt Frau Pinneberg. Lämmchens Hemden sind verflucht offenherzig. »Was die junge Frau für eine Brust hat, das sieht man am Tage gar nicht so. Du erwartest doch nicht?« »Ivo«, antwortet Pinneberg und sieht sachverständig in den Hemdenausschnitt. »Die ist bei Lämmchen immer so. Die hat sie schon als Kind gehabt.« »Junge«, mahnt Lämmchen. »Siehst du, Emma«, sagt Frau Pinneberg entrüstet, aber auch weinerlich, »dein Mann verkohlt mich. Die drinnen verkohlen mich auch. Nun bin ich mindestens 5 Minuten weg und ich bin doch die Gastgeberin. Aber glaubt ihr, einer fragt nach mir? Immer die dummen Ziegen, die Claire und die Nina. Und Holger ist auch ganz anders geworden die letzten Wochen. Nach mir fragt keiner.« Frau Pinneberg schluchzt ein bisschen. »Und wie ist das mit meiner Miete?« fragt Frau Pinneberg plötzlich wütend und ist mitten in ihrem Thema. »Heute ist der 31. Überall müsst ihr die Miete vorausbezahlen. Und ich habe noch keinen Pfennig.« »Du kriegst sie schon«, sagt Pinneberg. »Heute nicht und morgen auch nicht. Aber kriegen tust du sie. Mal.« »Ich muss sie heute haben. Ich muss den Wein bezahlen. Kein Mensch fragt mich, woher ich mein Geld nehme.« Sei doch nicht blöd, Mama. Du brauchst den Wein doch nicht in der Nacht zu bezahlen. Das ist alles ja Geschwätz. Und denk bitte auch daran, dass Lämmchen dir alle Arbeit macht. Ich will mein Geld haben, sagt Frau Pinneberg erschöpft. Wenn Lämmchen mir nicht mal solchen kleinen Gefallen tun will, ich habe auch heute den Tee für euch aufgebrüht, wenn ich das nun auch bezahlt haben will. Du bist ja verdreht, Mama, sagt Pinneberg. Jeden Tag die ganze Wohnung aufräumen und ein bisschen Tee aufbrühen. Egal, sagt Frau Pinneberg. Gefallen bleibt gefallen. Aber sie sieht sehr bleich aus. Sie erhebt sich wankend. Ich komme gleich wieder, flüstert sie und stottert hinaus. Nun aber schnell das Licht aus, sagt Pinneberg. Verdammt, dass man die Tür nicht abschließen kann. Nichts ist hier in Ordnung in diesem Saustall. Er kriecht wieder zu Lämmchen. Oh, Lämmchen, dass die Olle dazwischen kommen musste. Und wir waren so schön im Gang. Liebe Kinder, lässt sich ganz überraschend Jachmanns Stimme vernehmen. Aber auch ihr merkt man an, dass der Besitzer beschickert ist. Liebe Kinder, entschuldigt mich einen Augenblick. Raus, sagt Pinneberg nur. Sie sind eine entzückende Frau, sagt Jachmann und setzt sich schwer auf das Bett. Das bin leider nur ich, sagt Pinneberg. Egal, sagt Jachmann und steht auf. Ich weiß doch hier Bescheid, gehe ich einfach rum um das Bett. Sie sollen rausgehen, protestiert Pinneberg etwas hilflos. Tu ich auch noch, sagt Jachmann und sucht sich den Weg durch den Engpass zwischen Waschtisch und Schrank. Ich komme nämlich nur wegen der Miete. Wissen Sie, die Frau, Ihre Mutter, schimpft ewig rum, weil sie die Miete noch nicht hat. Heute verkorkst sie uns wieder den ganzen Abend, jetzt weint sie drüben. Na, hab ich gedacht, Jachmann, die letzten Tage hat's nur so geflutscht mit dem Geldverdienen. Jachmann, geben würdest du es der Frau doch, gibst du es den Kindern, die geben es der Frau, kommt es auf eins raus und Friede ist. »Nee, Herr Jachmann«, fängt Pinneberg an, »das ist ja sehr liebenswürdig von Ihnen.« »Nee, meine Ruhe will ich haben. Kommen Sie her, junge Frau. Hier ist das Geld.« Draußen tönt eine weinerliche Stimme. »Holger, wo bist du denn? Holger?« »Verstecken Sie sich rasch. Kommen Sie hier rein«, flüstert Pinneberg. Gepolter. Die Tür geht auf. »Ist Jachmann vielleicht hier?« Und Frau Pinneberg macht Licht. Zwei Augenpaare sehen sich etwas ängstlich um. Aber er ist nicht da. Steckt sich ja hinter dem zweiten Bett. Wo er wieder ist? Manchmal rennt er auf die Straße, bloß weil es ihm zu heiß ist. Ach Gott, da! Pinneberg und Lämmchen folgen etwas bestürzt dem Blick der Mama. Doch nicht Holger ist es, den sie entdeckt hat, sondern ein paar Geldscheine offen liegend auf Lämmchens rotseidener Steppdecke. »Ja, Mama«, sagt Lämmchen und ist die gefassteste. »Wir haben uns eben besprochen. Das ist die Miete für die nächste Zeit. Bitte.« Frau Mia Pinneberg nimmt das Geld. 300 Mark«, sagt sie etwas atemlos. »Na, es ist gut, dass ihr euch besonnen habt. Ich rechne es dann für Oktober und November. Dann ist nur noch die Kleinigkeit für Gas und Licht. Das rechnen wir dann bei Gelegenheit ab. Also gut. Ich danke auch. Gute Nacht.« Sie hat sich aus dem Zimmer geredet, ängstlich ihren Schatz hütend. Hinter dem letzten Bett taucht Jachmanns strahlendes Gesicht auf. »Was ne Frau«, sagt er. »Was ne Frau. 300 Mark und Oktober und November. Ist doch sehr gut. Na, entschuldigt, Kinder, jetzt muss ich sie sehen. Erstens bin ich neugierig, ob sie was von dem Geld sagt, und zweitens ist sie jetzt bestimmt so aufgedreht. Na also...« »Gute Nacht!« Und raus ist er.